Besuchsweise. In Berlin bin ich zu Besuch in der 7,5-Zimmer-Wohnung, die ich im Jahr 1967 gemietet und mit 6 anderen Kommunarden bewohnt habe. Im selten benutzten rosa Zimmer wurde Staub gewischt. Alles ist überaus prächtig. Susannas Arrangements, eingerahmte bräunliche Fotoabzüge von klassischen Ausgrabungsstätten auf einer altrosa getönten Wand, die Jugendstilmöbel, Lampen, Geschirre, Teppiche, die verglasten Zwischentüren, die 3 Meter hohe Zimmerdecke, Stuck, alles perfekt restauriert. Till war dann doch beeindruckt von diesen Räumen, die er bewusst zum ersten Mal gesehen hat. Miro, 4-jährig, begeisterte die Tapetentür von der Küche zum blauen Salon. Er möchte auch eine Geheimtür zu Hause. Susanna öffnet für ihn den Flügel. Er darf ein bisschen klimpern und möchte unbedingt Verstecken spielen, bevor sie gehen. Sehr viel von meiner Vergangenheit hängt noch in dieser Wohnung, die Susanna von mir übernommen hat und in der sie nun seit über 50 Jahren mit ihrem Sohn lebt. Es ist eine denkwürdige Geschichte der Restauration. Soweit ich mich erinnere, war in den vorderen Räumen eine Art Lager. Auf jeden Fall haben wir nach Einzug alles weiß getüncht, Möbel aus dem Bezirksamt Tiergarten besorgt, die immer noch in der geräumigen Küche stehen, ein Aktenschrank aus dunklem Tannenholz, ein großer Tisch, viele Stühle. Im vorderen, dem jetzigen rosa Zimmer, das ich mit HG bewohnte, war unsere Matratze auf Obstkisten gelegt, daneben der Korbsessel, den ich immer noch habe. Nebenan, hinter der breiten Durchgangstür im jetzigen blauen Salon, war der Versammlungsraum der Projektgruppe Kultur und Revolution. Dort haben wir gemeinsam Das Kapital gelesen und diskutiert, Go-ins und Straßentheater vorbereitet, Flugblätter entworfen. In meiner ersten Aktion habe ich Plakate gegen Notstandsgesetze geklebt.